Ja, der Predigttext für heute steht im Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. 2. Mose 3, ab Vers 1. Da heißt es, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, du sollst zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Dieser Abschnitt ist in der Luther-Übersetzung überschrieben mit Moses Berufung. Und es geht damit heute um das Thema Berufung. Sicher ist das nicht das erste Mal, dass von dieser Stelle über das Thema Berufung gesprochen worden ist. Meines Erachtens schadet es aber nicht, sich darüber erneut und immer wieder Gedanken zu machen. Diese Mose-Geschichte ist wohl eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Aber ich möchte euch um eines bitten. Führt euch das ganz deutlich vor Augen. Das ist keine Geschichte so nach dem Motto Once Upon a Time. Also so eine Märchengeschichte, so eine Legende, die man sich immer und immer wieder erzählt. Diese Geschichte ist ein echter Bericht, ist real. Und ich glaube, dass dieser kurze Abschnitt von 14 Versen einer der wichtigsten Texte des Alten Testamentes ist. Auch für die Juden ist er ein zentraler Abschnitt zur Erklärung ihrer Religion, ihres Glaubensfundamentes. Warum sage ich das so? Stephanus, einer der Diakone der Urgemeinde und wohl auch der erste Märtyrer der Urgemeinde, den hat man ja angeklagt und es waren die frommen Juden, die ihm zum Vorwurf machten, dass das, wofür er steht, woran er glaubt, mit dem, was man als Jude schlechthin glaubt, nichts zu tun hat. Und ich weiß nicht, wer die Rede des Stephanus vor Augen hat, da erzählt er die Geschichte von Mose. Er erzählt ihnen genau das, was hier passiert. Diesen Abschnitt richtet er dort an die Zuhörer und er bringt dann zum Ausdruck, was hat Gott eigentlich mit dem Mose gemacht und was hat nachfolgend sein Volk daraus gemacht. Und er hält ihnen die Verfehlungen vor und sein Ende kennen wir. Das ging ihnen durch und durch und dann haben sie ihn gesteinigt. Aber er bezieht sich genau auf diesen Bericht von Mose, ein historisches Dokument. Ich weiß nicht, wie euch das so geht mit dieser Geschichte. Ich war nicht in der Sonntagsschule oder in einem Kindergottesdienst. Ich bin erst so mit 11 Jahren zur Jungschar gekommen. Aber ich glaube, dass diese Geschichte damals wie heute wohl fester Inhalt im Kindergottesdienst und des zu vermittelnden Basiswissens ist. Das erzählen wir unseren Kindern. Das gehört zu den Grundlagen christlichen Glaubens dazu. Und wenn wir uns die Rahmenbedingungen, so die Vorgeschichte, was ist hier in den 2 Kapiteln zuvor passiert, mal vor Augen führen und vielleicht auch mal auf das aktuelle politische Tagesgeschehen auch der letzten Monate achten, das sind interessante Sachen drin. Insbesondere mit Blick auf die Flüchtlingsthematik und damit verbundene Ängste und Herausforderungen. Da steht beispielsweise im 2. Kapitel von 2. Mose: Und alle zusammen, die von Jakob abstammen, waren 70 an der Zahl, Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten. Und jetzt kommt eine Formulierung, die gibt es erst seit diesem Jahr, weil das im Luthertext der Übersetzung 2017 so drin steht. Die Israeliten aber waren fruchtbar, und jetzt kommt's, und es wimmelte von ihnen, das steht sonst in keiner Übersetzung, aber es zeigt uns, das sind ganz viele geworden, es wimmelte von ihnen und sie mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Also mit 70 Personen einer Großfamilie hat es angefangen, dabei blieb es nicht, sondern innerhalb von rund 400 Jahren wuchs daraus ein großes Volk. Und bei den Ägyptern führte das zunehmend zu Besorgnis. Sie zwangen dann die Israeliten zu Frondiensten und unglaublichen Arbeitsleistungen. Also ein Teil davon ist uns heute noch vor Augen, wenn wir dort Urlaub machen oder wenn wir Bilder aus Ägypten sehen, sehen wir solche Zeitgeschehnisse oder können wir nachvollziehen. Und als auszubeutende oder minderwertige Arbeiter, da waren die Israeliten den Ägyptern durchaus willkommen, aber ob ihrer schieren Anzahl sorgten sie doch immer weiter für grausame und unmenschliche Maßnahmen. Und eine davon, und damit sind wir bei Mose, ist etwas, wenn wir uns das so vor Augen führen, eine Anweisung an die Hebammen, die ja eigentlich Gehilfinnen sind zum Leben, deren Job ist es ja immer, ein neues Leben irgendwie in Empfang zu nehmen. Die Anweisung an gerade die Hebammen, neugeborene Jungen umgehend zu töten. Krass. Also wir waren gestern Abend auf dem 50. Geburtstag und da lief der Enkel des Jubilars darum, 14 Monate alt. Simone sagt ja immer, sie mag kleine Jungens, also der war total süß. Und im alten Ägypten damals hätte er keine Chance gehabt. Das muss man sich immer ganz plastisch vor Augen führen. Na gut, Mädchen, die kamen so durch. Heute ist das ja in vielen Ländern eher andersrum. Aber Jungs, da waren die Anweisungen an die Hebammen, töten. Zwangsselektion nach politisch motivierten Maßstäben. Das hat es im Laufe der Geschichte immer und immer wieder gegeben. Das war aber scheinbar die Premiere dafür. Aber so sehr die politische Führung, der despotische Pharao es versuchten, es ist Gott, der Allmächtige, der schon mit der Geburt des Mose, dieses einzelnen Säuglings in Ägypten, eine neue Geschichte zu schreiben beginnt. Aber zunächst einmal scheinen seine Rahmenbedingungen ja alles andere als günstig. Der ist ein Säugling von 3 Monaten und dann kommt er in so ein Weidenkörbchen. Das klingt alles so, wenn man sich das so vorstellt, alles andere eigentlich als schön. Ja, in so ein Weidenkörbchen, Säugling rein, ab ins Schilf und aus der vermeintlich sicheren Distanz beaufsichtigt von seiner Schwester, die ja aber doch auch noch ein Kind ist. mag sein, dass wir das in den Geschichten in der Sonntagsschule so ein bisschen rührselig noch vor Augen haben, aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Das Kind liegt im Weidekörbchen und schreit, und es tun Säuglinge halt, und der Mose hatte auch allen Grund dazu zu schreien. Ja, also das war nicht schön. Aber er war glücklicherweise ein hübscher kleiner Junge. Und das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Es wird uns in der Bibel kein Detail berichtet zu dieser Adoptivmutter, der Schwester des Pharao. Und das ist irgendwie so ein Phänomen, was uns in der Bibel des Öfteren begegnet, dass Personen im Handlungsstrang Gottes auftauchen. Die hat man vorher nicht gesehen, die hat man nachher nicht gesehen, aber sie spielen in dieser Situation eine entscheidende Bedeutung. Und es ist ja völlig irritierend eigentlich, es ist die Schwester des Pharaos, der den Tod der Säuglinge befiehlt, dessen Schwester adoptiert dieses Findelkind und zieht es an so eine Stadt am Königshof groß. Also so viel Fantasie können Menschen ja gar nicht haben. Ja? Also das ist schon krass. Und 40 Jahre hören wir nichts. Dann taucht Mose wieder auf. Er lebt seit 40 Jahren am Hof des Pharao. Und eigentlich könnte man meinen, ist die Zeit lang genug für eine vollständige Sozialisierung als waschechter Ägypter. Ja, also 40 Jahre am Königshof, ja, da unterscheidet sich wohl kaum davon. Aber sollte man meinen. Zunächst einmal wird es Mose an nichts gemangelt haben. Wahrscheinlich ein Leben im Wohlstand, in einem mehr als angenehmen Umfeld, ein Heer von Bediensteten, ein kurzweiliges Programm, Bildung, Kunst, Entertainment, alles, was das Herz begehrt. Und im Gegensatz zu seinen Volksgenossen, den Israeliten, wird er wahrscheinlich mit harter, anstrengender Arbeit nicht in Berührung gekommen sein. Das ist das, was wir vordergründig sehen. Und doch fehlt Mose etwas. Man hat den Eindruck, dass er doch nicht so richtig, so voll und ganz dazugehörte am Hof Pharaos. Er war möglicherweise doch nur der, von dem es heißt, und er ward ihr Sohn. Also nicht er ist, sondern er ward. Ich zweifle nicht an der Großherzigkeit seiner Adoptivmutter und an der Echtheit ihrer Gefühle und ihrer Motive, aber er scheint nicht so richtig drin gewesen zu sein in der Königsfamilie. Und es heißt im Kapitel 2, Vers 11, er ging hinaus zu seinen Brüdern. Er weiß ganz genau Bescheid über seine Herkunft und seine Verwandtschaft. Und ich verstehe diesen Vers 11 auch so, dass Mose ganz menschlich nach seiner Identität sucht und hier sehr eigenmächtige Entscheidungen und Handlungen an den Tag legt. Er ist jetzt 40 Jahre alt und irgendwie muss er das mal klären, wo er ist. Üblicherweise machen heranwachsende Menschen das in der Pubertät, Männer dann nochmal in der Midlife-Crisis, nochmal so richtig. Und ich weiß nicht, ob 40 da das geeignete Alter war. Jedenfalls, er sucht nach seiner Identität. Aber er, der bislang mit goldenen Löffeln gespeist hat, riskiert dann in einer einzelnen Affekthandlung seine gesamte bisherige Existenz. Nun mag man das durchaus positiv werten, dass ihn das Unrecht rührt, das seinem Volk und einzelnen Israeliten zugefügt wird. Aber dass damit gerechtfertigt würde, eigenmächtig zu handeln und einen dieser Ägypter, die einem Israeliten Unrecht und Drangsal zufügen, dann totzuschlagen, ja, ich würde sagen, das war ein eiskalter und kalkulierter Mord, das passt nicht. Das heißt, er schaute sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Ja, also man guckt sich so um, da ist keiner, denkt man, ja. Spätestens an diesem Punkt ist doch eigentlich klar, dass Mose eigentlich nichts anderes ist so als ein nichtsnutziger und gescheiterter Wohlstandsknabe. Was hat er bis 40 jetzt fertig gebracht? Jetzt hat er einen umgebracht und mit der Heimlichkeit seiner Tat ist dann auch ganz schnell vorbei. Auch wenn er niemand gesehen hat, andere haben ihn sehr wohl beobachtet. Ich weiß nicht, wie uns das so geht. Auch was auch immer du von dir denkst, wie auch immer dein Bild von dir selber ist, das muss nicht übereinstimmen mit dem Bild, das andere von dir haben. Und dass die eine Seite die andere ist, was auch immer du darstellen willst, ein perfektes Bild von dir abgeben möchtest, bitte täusch dich nicht darüber hinweg, dass du den Schein nur ganz bedingt wahren kannst. Wie du wirklich bist, kommt schon früh genug an den Tag. Und das sind dann die Situationen, in denen du das gar nicht gebrauchen kannst. Und Mose, der ist mit seinen rund 40 Jahren dann völlig am Ende. Er muss fliehen, um seiner Bestrafung, und die Bestrafung wäre der sichere Tod, zu entgehen. Nichts bleibt ihm vom bisherigen Wohlstand, der Sorglosigkeit des Lebens am Königshof. Und es geht in die Fremde, dorthin, wo ihn keiner kennt. Neu anfangen können, aber bei ihm auch neu anfangen müssen. Und das ist ja oftmals so, dass dann das Gras auf der anderen Seite des Hügels auch nicht grüner ist als auf dieser Seite. Was jetzt kommt, ist verglichen mit den vorangegangenen 40 Jahren so ein komplettes Kontrastprogramm. Es wird uns berichtet, dass er dort im Lande Midian an einem Brunnen sitzt und dann ereignet sich dort etwas, was scheinbar jeden Tag passiert. Da kommen 7 junge Frauen, die Töchter dieses Jethros, des Priesters in Midian, um ihre Tiere dort zu tränken. Und meist sind sie etwas früher da als die anderen, aber während sie dann alles vorbereitet haben, dann kommen die anderen Hirten, verjagen diese 7 Frauen und tränken erstmal ihre Tiere und dann sind die anderen wieder dran. Wir können uns vorstellen, wie so eine Tränke dann aussieht, wenn da schon mal ein paar Herden durch sind. Ich glaube, jeden Tag diese Geschichte, das passt nicht. Und er schreitet ein und der Jethro, als er dann davon hört, lädt ihn dann in sein Haus ein und dann passieren so ein paar Dinge, die gehen relativ schnell. Er wird vermeintlich heimisch im Lande Midian, wobei Apostelgeschichte 7 uns sagt, dass er dort ein Fremdling geblieben ist. Ja, er kommt aber trotzdem dort an. Eine der Töchter von Jethro heiratet er dann, gründet eine Familie. Und die nächsten 40 Jahre, interessant, wir haben die ersten 40 Jahre im Wohlstand, die nächsten 40 Jahre, da ist Mose ausschließlich als Schafhirte tätig und dann erscheint ihm ein Engel Gottes. Ich habe mich gefragt, was hat Gott eigentlich für eine Uhr? Ja? Da macht er diese besondere Begebenheit da am Schilfmeer, dass er dort ins Weidekörbchen da reinkommt und dann wird er adoptiert von der Schwester des Pharao und 80 Jahre später zeigt sich, dass Gott mit Mose etwas vorhat. Dass Gott sich 80 Jahre Zeit lassen kann, das sprengt meine Vorstellung. Ja? Also die wenigsten hier sind über 80, einen sehe ich. Und zu sagen, Gottes Uhr geht anders. Damit kommen wir zum zweiten Teil, diese eigentliche Berufung. Also Gott lässt sich reichlich Zeit. Aber ich bin davon überzeugt, dass er ganz genau weiß, was er macht. Und hier bei Mose macht er es durchaus spannend. Aber zunächst mal ist da ja eigentlich nichts Spektakuläres. Was uns heute berichtet wird, das geschieht nämlich nahezu im Verborgenen. Mose ist mal wieder, wie so oft in den letzten 40 Jahren, mit seiner Schafherde am Rand der Wüste unterwegs. Man könnte auch ganz salopp sagen, er ist so am A-Punkt der Welt. Ja? Außer ihm und seinen Schafen ist da keiner. Keiner kommt da hin. Und da wächst auch nur ein bisschen dürres Gras für die Schafe und da sind Dornbüsche, die einem immer wieder lästig sind. Hier ist sonst nichts. Keine Herausforderung, keine Erlebnisse und auch nichts, was nur im Entferntesten den menschlichen Intellekt ansprechen würde. Nichts als blöde, blökende Schafe. Und immer wieder die Eintönigkeit. 40 Jahre lang. Und dann sind es noch nicht mal seine eigenen Schafe. Also wenn man ja wüsste, ich schinde mich die ganze Zeit für mich selber. Es geht um mein Portemonnaie, sag ich mal. Nein, es sind die Schafe seines Schwiegervaters. Bei dem Jakob, hören wir, der ist auch mittellos in die Fremde geflohen und ist dann reich zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob er sein Reichtum nicht auch einen Teil bei seinem Schwiegervater abgezweigt hat. Ich weiß das nicht mehr so vor Augen. Aber bei Mose ist davon nicht die Rede. Er ist Schwiegersohn ohne eigenen Besitz. Steile Karriere. Ja, er hat eine Frau und zwei Söhne. Mehr hat er nicht. 80 Jahre ist er. Was fällt uns eigentlich zu jemand ein, den wir so mit 80 am Ende des Erwerbslebens, sollte man meinen, erleben und der hat es zu nichts gebracht? Tja, er ist nicht nur vor 40 Jahren mit seiner Eigenmächtigkeit kläglich gescheitert, so richtig erfolgreich ist er nun wirklich nicht. Und selbst Frau und Kinder müssen nicht zwingend die Basis eines gelingenden Lebens sein. Das kann eine erlaubte Betrachtungsweise sein. Eine andere, das ist so der Gegenpol dazu, so eine Biografie, die bewahrt einen sicherlich vor Überheblichkeit. In einem späteren Kapitel heißt es in der Bibel, dass Mose der demütigste Mensch gewesen ist. Ich weiß nicht, wem dieser Satz bewusst ist. Er war der demütigste Mensch. Und demütig wird man nicht am Königshof mit Dienern und Bespaßung, aber 40 Jahre unterwegs am Rande der Wüste mit einer Herde Schafe, die sind eher geeignet, einen Charakter herauszufordern. Und nun steht er da, abseits der Zivilisation und ohne menschliche Zeugen, vor dem entscheidendsten Augenblick seines Lebens. Jetzt ist der Moment, der wichtiger ist als der begangene Totschlag. Wichtiger ist, dass er die Frau fürs Leben gefunden hat, dass die Kinder geboren wurden. Es ist der Zeitpunkt Gottes. Es ist der Moment seiner Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist zunächst mal bisher das wichtigste Erlebnis in seinen 80 Jahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war nicht in der Sonntagsschule, aber hierzu habe ich irgendwie ein Flanellbild vor Augen, was da passiert, vor dem brennenden Dornbusch. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber ich habe da Kopfkino. Diese Begebenheit hat sich so ganz tief in meinem Kopf eingebrannt und ich denke, es geht euch vielleicht ähnlich. Mose ist diese Begebenheit so wichtig, dass sie sein Leben komplett verändert. Das, was hier passiert, das hat ihn nie wieder losgelassen, weil er begegnet dem allmächtigen Gott. Und das ist ihm auch völlig klar. Ich weiß nicht, woher er das wusste, aber es war ihm völlig klar. Es gibt da keinen Zweifel für ihn, wer da zu ihm redet. Und es ist ein heiliger Ort. Nicht nur die Schuhe zieht er aus, er verhüllt sein Angesicht, denn er fürchtet, sich Gott anzusehen. Und es muss ihm auch niemand klar machen, dass sein Leben so gar nicht zu der Heiligkeit Gottes passt. Das ist ihm vollkommen bewusst. Und dann hört er diese Stimme aus dem Dornbusch und es sagt ihm Folgendes: So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Und Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Gott sprach: Ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berg. So geh hin, ich will dich zum Pharao senden. Das ist ein Auftrag an einen, der die letzten 40 Jahre blökende Schafe durch die Wüste getrieben hat. Das ist doch eine Zumutung. Warum ausgerechnet Mose? Der hat doch überhaupt keine Voraussetzungen für diese Aufgabe. Und menschlich gesehen haben wir auch keine Erklärungsversuche parat. Die greifen alle nicht. Auch ich kann das nicht erklären. Und das scheint mir ein ganz wesentlicher Aspekt zu sein, dass wir Gottes Berufung menschlich nicht erklären können. Menschlich kommen wir da nicht weiter. Alle unsere Einwände gegen eine Berufung, die sind menschlich gesehen plausibel und einleuchtend. Jegliche Begründung, die wir liefern können, warum wir nicht geeignet sind, die sind plausibel. Mose hat hier auch einen guten Satz. Wer bin ich, dass ich. Kennt ihr diesen Satz? Wenn ihr angesprochen werdet, etwas zu tun, was man noch nicht gemacht hat oder so, wer bin ich? Und dieser Satz klingt auch so schön demütig. Der klingt geradezu fromm, zurückhaltend. Aber ich glaube, dass dieser Satz, wer bin ich denn, dass ich Folgendes tue, mit der falschen Haltung ausgesprochen, einer der schlimmsten Sätze überhaupt ist. Es ist ein Satz des Unglaubens, des fehlenden Vertrauens und des egoistischen Ungehorsams. Ich muss das mal so hart sagen. Und Gott, der diskutiert auch nicht mit Mose über diesen ach so demütigen Einwand. Als ob nicht Gott über jede Sekunde und jeden Gedanken im Leben Mose Bescheid wüsste. Als ob Mose vor ihm nicht wie ein aufgeschlagenes Buch wäre. Und auch dich kennt er ganz genau. Er kennt, oder er hat auch keine Illusionen über dich. Er kennt dein sündiges Herz, dein Versagen, dein Ungehorsam, deine Selbstbezogenheit, auch deine Lieblosigkeit, deinen Geiz, deine mangelnde Vergebungsbereitschaft. Er kennt die Unreinheit deiner Gedanken, deine Unversöhnlichkeit, deine Streitsucht und. Lest mal Galater 5, da findet ihr noch ein paar Hinweise, was Gott in unserem Herzen, in unserem Leben alles findet. Und trotzdem sagt er, geh hin. Glaubst du, dass Mose mit seiner Vorgeschichte besser gewesen ist? Oder dass du besser bist als Mose, wenn Gott etwas sagt? Aber Gott ist doch eigentlich seltsam. Ja? Anstatt irgendwie, und Gott könnte das, er könnte so machen, und dann ist das Volk aus Ägypten weg. Nein, aber er bedient sich eines Bodenpersonals, sag ich mal, das offensichtlich mangelhaft und ungeeignet ist, zumindest nach menschlichen Maßstäben. Und daran hat sich bis heute wenig geändert. Und daher gelten auch diese Mängel nicht als Entschuldigung, Gott den Gehorsam zu verweigern, wenn er beruft und beauftragt. Das hat der Mose damals sehr deutlich gemacht und das sagt er uns auch heute. Und ich frage das mal in diesen Raum hier. Wem in diesem Raum ist eigentlich unklar, dass Gott uns ganz konkret sagt, dass auch wir hingehen sollen? Natürlich werden wir nicht zum Pharao geschickt mit dem Auftrag, dass wir ihm die Erlaubnis abbringen, ein geknechtetes Volk ziehen zu lassen. Aber unser Auftrag ist ein anderer. Und ich rede jetzt auch mal über den Auftrag von Gemeinde. Wie ihr wisst, haben wir in Tosset innerhalb von einem Jahr den Change gemacht von dem ältesten Pastor der FEG in Norddeutschland zum jüngsten Pastor in Norddeutschland. Wir sind also mal um 40 Jahre gesprungen und unser neuer Pastor Till Eggers, der hat mit uns aktuell so ein Programm zusammen. Was ist die Aufgabe von Gemeinde? Und da haben wir echt auch dran zu arbeiten. Und damit man sich das merken kann, es sind fünf Aspekte. Er hat gesagt, immer die ersten Buchstaben der Aufgaben passen wir als ein Wort zusammen, gibt dann Gnade, kann man sich merken. G wie Gemeinschaft, wir sind zur Gemeinschaft berufen. N wie Nachfolge, A wie Anbetung, D wie Dienst und E Evangelisation. Also diese fünf Aspekte als Auftrag von Gemeinde. Und ich glaube, was für uns in Tosset gilt, das gilt hier auch in Schneverdingen. Es ist, ich sage das jetzt mal so, ich bin ja nicht in Schneverdingen, sage ich mal, es ist euer Auftrag, die Menschen hier in Schneverdingen mit dem Evangelium von Jesus Christus als der wichtigsten Botschaft überhaupt bekannt zu machen. Es ist euer Auftrag hier in Schneverdingen, den Menschen zu dienen. Es ist euer Auftrag hier in Schneverdingen, Gott die erste Stelle in eurem Leben und in der Gemeinde einzuräumen, ihn anzubeten und zu ehren. Und wenn du jetzt einwendest, Herr, wer bin ich denn? Dann ist diese Antwort eine falsche. Gott weiß, warum er dich und mich in die jeweilige Situation beruft und beauftragt. Nicht, weil irgendwas an uns wäre, dass wir uns da etwas drauf einbilden können, sondern weil Gott das so will. Und genau wie Mose sagt er uns auch, ich bin mit dir. Und jetzt mal ganz ernst gefragt, was willst du eigentlich mehr als die Anwesenheit Gottes? Glaubst du, du brauchst irgendetwas mehr, was da helfen könnte, außer dass Gott sagt, ich persönlich will mit dir sein? Reicht dir das nicht aus? Was willst du denn mehr? Es gibt nichts, was größer oder hilfreicher ist. Missionsbefehl heißt das ja, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da sendet er und sagt ihnen, ich bin bei euch. Und mehr braucht es nicht. Und hier kann man nur sagen, glaube, vertraue, gehorche ihm und dann geh hin, diesen Auftrag zu erfüllen und zu leben. Abschließend ein Aspekt zum Weiterdenken. Den kann ich nur eher anreißen. Glaubt ihr, dass Mose an dem Moment am brennenden Dornbusch schon alles wusste, was passieren würde? Nee, hatte er keine Ahnung davon. Wir wissen es auch nicht, wenn Gott uns beauftragt, was alles passieren wird. Wir spulen da kein Drehbuch runter. Und manchmal denke ich, es ist richtig gut so, dass wir es nicht wissen. Aber ich glaube, ab diesem Zeitpunkt ist es dem Mose nie wieder langweilig geworden. Wir können das nachlesen und ich denke, die meisten haben das auch vor Augen. Als er dann nachher mit einem Volk von Israeliten da 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist, vorher 40 Jahre Schafe, jetzt 40 Jahre Israeliten, da wird er sich vielleicht manchmal gewünscht haben, wäre ich doch bei den Schafen geblieben. Die hier sind manchmal noch blöder als die Schafe früher. Ja? Ey, da ist er auf dem Berg oben, spricht mit Gott und kommt runter und dann haben die dieses goldene Kalb gemacht. Als ob dieses blöde Kalb sie aus Ägypten geführt hätte, weil der alles erlebt hat. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Ja? Langweilig ist ihm nicht geworden, aber es hat ihn immer und immer wieder in die Nähe und in ja, die Abhängigkeit von Gott gebracht. Er wird uns dann im Hebräerbrief als einer der Glaubenszeugen im Alten Testament, dass all das, was in seinem Leben geschehen ist, dann aus Glauben bezeichnet wird. Wir nachlesen. Zusammenfassend würde ich sagen, Gott schreibt Geschichte mit seinen Leuten und das tut er auch mit uns. Und wenn wir uns darauf einlassen, dürfen wir das erleben als Einzelne und als Gemeinde. Und das ist ein wirklich schöner Aspekt. Auch Mose hat sich ja beklagen, gesagt, ich kann das nicht alleine. Und hat Gott ein Einsehen gehabt, hat gesagt, ich schicke dir deinen Bruder mit, den Aaron. Auch wir haben Brüder und Schwestern. Niemand muss den Weg des Glaubens alleine gehen. Und wir sind eingebettet in eine Gemeinde, das ist eine gute Sache. Aber dann gibt es auch keine Argumente mehr, eben das nicht zu tun. Also nochmal, Gott schreibt Geschichte auch mit uns. Amen.